1. Sara erregt ein Alter von insgesamt 127 Jahren, dies entspricht der gesamten Dauer ihres Lebens. 2. Sie verstarb in Kirjat Arba, dem heutigen Hebron, im Land Canaan, woraufhin Abraham Dorthinging, die Totenklage für Sie zu halten und Sie zu beweinen. 3. Nachdem Abraham die Trauerzeiten der Leiche beendet hat, hob sich und wandte sich mit einer bitteren die Hethete. 4. Erklärt ihnen, dass lediglich als Fremder und Gast bei ihnen wohnen und bat Sie, im eigenen Grundstück als Grabstadt zu verkaufen, damit sein Verstorben frau würdig bestatten kann. 5. Die Hethete antworteten Abraham auf sein Anliegen mit folgendem Wortlaut. 6. Sie beten in, ihnen zuzuhören und bezeichneten ihn als einen von Gott gesegneten Fürsten in ihrer Mitte, dem es freistehe, das best ihre Grabe für sein Verstorben zu wählen. 7. Daraufhin stand Abraham auf und vernet sich tief vor den Hetheten, die in jenem Land ansässig waren. 8. Abat Sie, falls Sie mit der Bestattung einverstanden seien, für in bei Ephron, dem Sohn Zohars, zu vermitteln. 9. Sein Ziel war es, die whole Machpelle zu erwerben, die sich am Ende von Ephrons Grundstück befanden die zum Wollen Preis als dauerhaften Familienbesitz kaufen wollte. 10. Ephron saß zu diesem Zeitpunkt unter seinen Stammesgenossen am Stadte und antwortet Abraham so laut, dass Hethete, die dort einführend ausgingen, es horen konnten. 11. Lente die Bezahlung abion bot Abraham stattdessen, im sowohl das Feld als auch die darauf befindlich hol vor den Organ seines Volks zu schenken. 12. Abraham vernet sich ernüb vor den Bergen des Lands, im sein Wertschätzung or zu drucken. 13. Wante sich jedoch wieder in Ephronen betonte vor den Oren der Zügen, das den Wollen Kaufpreis für das Grundstück zahlen wohl, bever a die Bestattung vornahm. 14. Ephron antwortet Abraham daraufhin mit einem konkreten Vorschlag. 15. Erwant, dass das Land zwar 400 Silberstück wird sei, dies aber zwischen zwei Mannen wie ihnen kein Roll spielen sollte, und forderte in auf, sein Frau zu begraben. 16. Abraham akzeptiert diesen genannten Preis und wog Ephron die 400 Silberstück ab, die dem damals üblichen Handelswert entsprechen, waren die Hethetes Jugend des Vorgangs waren. 17. Auf dies Weise ging das Grundstück Ephrons bei Machpelle, das gegenüber von Mamrelag, mitsamt der Hole und allen darauf stehenden Bormen in seinem gesamten Umfang in Abrahams Besitz über. 18. Der Rechtmassage erwerb des Eigentums wird Abraham vor den Augen aller Hethete bestätigt, die durch das Stadte einführend ausgingen. 19. Im Anschluss daran bestattet Abraham sein Frau Sarah in der Hole auf dem Grundstück Machpelle in der Nahe von Hebron im Land Canaan. 20. So wird das Feld mitsamt der Hole durch die Hethete offiziell als Rechtmassages Erbegrabnis für Abraham und sein Nachkommen bestätigt.